back to the end again. Amen. Amen. Wir sind wieder zurück. Nous sommes de retour encore ici. Yeah, we are again. We are here again. Amen. We are here again. Amen. We are here again. Father, we are here again. Holy Ghost, you are in control. Amen. We are here again. Amen. We are here again. Father, we are here again. Holy Ghost, you are in control. Praise the Lord. Hallelujah. No, he know that we will be here again. Er weiß, dass wir wieder hier sein werden. He trusts us so much. Mm-hmm. Et puis Dieu sait qu'on va être encore ici parce qu'il nous fait confiance. Amen. Er vertraut uns so sehr. He never doubt our coming together in his name. Er zweifelt unser Zusammenkommen in seinem Namen nicht an. Et puis il doute jamais qu'on va être ensemble. Amen. Amen. He knows that we will gather here again today. Er weiß, dass wir uns hier wieder versammeln werden. Et puis il sait qu'on va se rassembler ensemble dans son nom. In his own name alone. In seinem eigenen Namen allein. Dans son propre nom. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Today's message will be beware of the flesh. Die heutige Botschaft geht um uns in Acht zu nehmen vor dem Fleisch. Et le message d'aujourd'hui est sur qu'on doit faire attention de la chair. Beware of the flesh family. Sich in Acht nehmen vor der fleischlichen Familie. On doit faire attention de la famille charnelle. Beware of the fleshly friends. Nimm dich in Acht vor den fleischlichen Freunden. Fais attention des amis charnels. Beware of the natural people. Nimm dich in Acht vor natürlichen Menschen, parents, friends, die sich Freunde nennen oder Eltern nennen. Et fais attention des gens qui s'appellent tes parents ou tes amis. Jesus warned us against them. Jesus hat uns vor ihnen gewarnt. Parce que Jésus-Christ nous a averti d'eux. They are Pharisees today. Das sind unsere Pharisäer heute. Ce sont nos Pharisiens aujourd'hui. Somebody getting it. Praise the Lord. Alléluia. Matthew. Let's go to which of the two? Let me see. Because we have go to Mark. Marcus. Because I want us to finish this message today. Go to Mark 8. Marcus 8. Mark 8. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 8. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 8. Verse 16. Marcus 8, Vers 16. Mark 8, verse 16. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Okay, we read from verse 15. 15. On va lire à partir de verset 15. 15 to 17, please. Amen. Verset 15 à 17. And he charged them, saying, take heed, beware of the leaven of the Pharisees and of the leaven of Herod. Praise the Lord. Hallelujah. The leaven of the Pharisees, not only the Pharisees, also the leaven of Herod. Der Sauerteig der Pharisäer und der Sauerteig des Herodes. Pas seulement le levain des Pharisiens, mais le levain d'Hérode. C'est ça qu'on doit... Praise the Lord. Amen. Even if they follow you to even church here. Selbst wenn sie dich zur Gemeinde begleiten. Même si tu suis à l'église. Beware of them. Nimm dich in Acht vor ihnen. Je vais faire attention de... Go to Luke 23. Let's go to Luke 23. Lukas 23. Luke 23. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Luke 23 verse 8. Lukas 23, Vers 8. Luke 23, verse 8. You know, Jesus just warned them against the living of Herod. Jesus hat sie vor dem Sauerteig der vom Herodes gewarnt. Et Jésus-Christ a averti ses disciples du levain d'Hérode. Verse 8. When Herod saw Jesus, he was exceeding glad, for he was desirous to see him, of a long season, because he had heard many things of him, and he hoped to have seen some miracle done by him. You see the motive, evil motive. Wir sehen das Motiv, weshalb Herodes ihn sehen wollte. Es ist ein bösartiges Motiv. Et dans verset 8, on peut voir le motif d'Hérode, la raison pour laquelle il voulait voir Jésus-Christ, c'était pour voir les miracles de Jésus-Christ. I hope you understand it. Mm. They might even want to follow you to the church here. But their motive is always evil. Und sie wollen dich vielleicht sogar zur Gemeinde begleiten, aber ihr Motiv ist bösartig. Peut-être ils veulent te suivre même à l'église, mais leurs motifs sont toujours mauvais. Beware of them. Nimm dich in Acht vor ihnen. Fais attention d'eux. Even when they are even here with us. Auch wenn sie hier mit uns sind. Même s'ils sont ici avec nous. Praise the Lord. Amen. Our Pharisees today are our natural family. Unsere Pharisäer heutzutage sind ist unsere natürliche Familie. Et nos pharisiens aujourd'hui sont nos familles charnelles. That refuse to surrender to Christ. Die sich weigert, sich Christus hinzugeben. Qui se refuse à se soumettre à Jésus-Christ. Our Pharisees today are our natural friends. Nos Pharisäer sind unsere natürlichen Freunde. Nos pharisiens sont nos amis naturels, bien charnels. That refuse to see Christ. Die sich weigert, Christus zu sehen. Qui refuse de voir Jésus-Christ. Amen. Amen. They are the wolves that you are in their midst. Das sind die Wölfe, in deren Mitte du bist. Ce sont les loups dans le milieu dans lequel tu te trouves. Praise the Lord. Amen. For them to leave your heart, amen, you need the power of the Holy Spirit. Matthäus 10. Matthäus 10. Rid of them out of your heart. Damit du sie aus deinem Herzen bekommst, brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Et pour que les gens la quittent ton cœur, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. This message is also for me. Not for everybody, all of us. Diese Botschaft ist auch für uns alle. Few people, nicht nur für einige Leute, sondern für uns alle. Et ce message, ce n'est pas seulement pour vous, mais pour nous tous, c'est pour moi aussi. Verse 16 of Matthew 10. Jesus said, he said, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. He said, I send you in the midst of wolves. Er sagt, ich sende euch inmitten von Wölfen. Verset 16 nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. You better beware of them. Nimm dich lieber in Acht vor ihnen. They are wolves. Sie sind Wölfe. Tu dois faire attention d'eux, ce sont des loups. The Lord wants you to be, you know, he wants you to be his own children. Der Herr will, dass du zu seinen Kindern gehörst. Dieu veut que tu fais partie de ses enfants. And he said, until you are out of them, you are not his children. Und er sagt, aber wenn du nicht rausgehst aus ihnen, könnt ihr nicht zu seinen Kindern gehören, können wir nicht sein Volk sein. Jusqu'à ce que tu sors de la famille naturelle ou de tes amis naturels, tu n'appartiens pas à lui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 2 Corinthians 6. 2. Korinther 6. 2 Corinthians 6. Until you are out of them, you are not a son of God. Erst wenn wir da raus sind, sonst sind wir keine Söhne Gottes. Et seulement quand tu sors de là, c'est là où tu es un enfant de Dieu. From verse 14. 2 Korinther 6, Vers 14. 2 Corinthians 6, verset 14. Felix, help us to read verse 14 and 15. 14, 15. Nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie steht der Lord? Christus mit dem Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Praise the Lord. Yeah. Verse 14, please. Can you read it for us again? Okay. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Praise the Lord. Oh, yeah. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Unbelievers, they might be going to church, but they are unbelievers. Ungläubige, sie gehen vielleicht zur Gemeinde, sind dennoch ungläubig. Ici, dans verset 14, on dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Peut-être ils sont à l'église, ils partent à l'église, mais ils sont incroyants. You know, for Jesus to warn us against the living of the Pharisees. Dass Jesus uns vor dem Sauerteig der Pharisäer warnt. Que Jésus-Christ nous avertit du levain des pharisiens. You know, they were even closer to Christ Jesus in the flesh than the Gentiles. Sie waren sogar Christus Jesus näher als die Heiden. Naturellement, les pharisiens étaient plus proches à Jésus-Christ plus que les incroyants, les païens. They all call Abraham their father. Sie haben Abraham ihren Vater genannt. Les pharisiens ont appelé Abraham leur père. But Jesus warned us against him. Aber Jesus hat uns vor ihnen gewarnt. Mais Jésus-Christ nous a averti des pharisiens. Amen. Amen. They might be believers, but they are not believers. Sie sind vielleicht gläubig, aber sie sind keine Gläubigen von Christus. Peut-être ce sont des croyants, mais ce ne sont pas des croyants de Jésus-Christ. We are talking about believers of Christ. Wir sprechen über die Gläubigen when von Christus, Christ. Wenn es um Christus geht. Nous, on parle de croyants en Christ. Amen. Amen. Because there's a difference between believers of Christ and believers of Moses. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Gläubigen von Christus und Gläubigen von Mose. Parce qu'il y a une différence entre les croyants de Moïse et les croyants en Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. So be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness. You know, we are so used to this very place that we don't even know the meaning any longer. Wir sind so gewöhnt an diese Stelle, dass wir die Bedeutung gar nicht mehr verstehen. Nous sommes vraiment habitués de lire verset 14, mais nous ne sommes pas conscients de la signification de ce verset. Praise the Lord. Hallelujah. If you are really light, you will hate darkness. Wenn du wirklich Licht bist, wirst du die Dunkelheit hassen. Si tu es vraiment la lumière, tu vas détester le ténèbre. You know, because you know we pretend to be light. You know, that's why we are still in their midst. Aber wir so tun, als ob we pretend to be light. Licht it's sind. Not pretending to be light, be light. Sind wir immer noch in ihrer Mitte? Es geht nicht darum, so zu tun, als ob man Licht ist, sondern Licht sein. Et très souvent, on prétend d'être la lumière, mais nous sommes toujours au milieu d'eux, nous sommes dans les ténèbres. Satan knows if you are pretending. Der Satan weiß, ob du nur so tust. Le diable, il sait si tu es en train de prétendre ou pas. You cannot deceive him. Du kannst ihm nicht täuschen. Tu ne peux pas mentir au diable. Amen. Amen. You can only deceive him if you are in Christ Jesus, if your focus is Christ. Du kannst that is where Satan is defeated. Wenn du in if your Jesus focus bist. Is not Christ, you know, if Satan is still alive. Wenn dein Fokus nicht auf Christus liegt, ist der Satan immer noch lebendig. Tu peux seulement, tu peux manipuler seulement le diable si tu es aux côtés de Jésus-Christ, mais si ta concentration n'est pas sur Jésus-Christ, là, le diable a toujours gagné dans ta vie. It can only be defeated if your focus is of heaven. That's why Jesus said in Revelation 12:12, rejoice you heavens. Er kann nur besiegt sein, wenn dein Fokus auf dem Himmel liegt. Et le diable peut seulement être vaincu si toi tu es ta concentration est sur les cieux, parce que même Apocalypse nous dit réjouissez-vous les cieux. How your focus is to be of heaven is you remind yourself of the truth, which is the word of Christ. Wie haben wir unseren Fokus auf Christus? It's not just thinking of heaven. Indem no. wir oder thinking wir haben unseren Christ. Fokus auf believing him. Dem Himmel nicht, indem wir über den Himmel einfach so nachsinnen, sondern auf, an ihn glauben, ihm vertrauen, was er für uns getan and hat. Acting on it. Und nach dem handeln, was er für uns getan hat. Et la façon comment ta concentration est sur Jésus-Christ et quand tu as tes pensées vers les cieux et pas seulement que tu penses du ciel, mais que tu renouvelles tes pensées. You know the truth. Du kennst die Wahrheit. Tu connais la vérité. Like here is saying to us, here is revealing the truth to us. Das hier offenbart uns die Wahrheit. Et verset 14 nous révèle la vérité. He's telling us get out of them. Sagt uns, dass wir aus ihnen that's rausgehen how to sollen. We focus on him. You are out of them. Und so fokussieren wir uns auf ihn, indem wir dann auch aus ihnen heraustreten. Et puis verset 14 nous dit qu'on a sorti d'eux. C'est comme ça que nous sommes en Christ. It must be painful for them and even for you yourself. Ist es vielleicht für sie und für dich schmerzhaft? But it's God kind of love. Aber es ist Gottes Liebe. Peut-être ça fait mal pour ces gens-là et même pour toi, mais c'est ça l'amour de Dieu. Praise the Lord. It's not punishment, it's love. Es ist keine Bestrafung, sondern Liebe. C'est pas une punition, mais c'est l'amour. It's God kind of love that they cannot understand. Satan cannot understand it. Die der Satan nicht verstehen kann. C'est l'amour de Dieu que le diable ne peut pas comprendre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 15 said, and what conquered her Christ with Belial? Or what part had he that believed with an infidel? Infidel. Infidel are not only those that do not go to church. Those, there are a lot of infidel there in the church today. Ungläubige sind nicht nur die, die nicht zur Gemeinde gehen. Do not believe Christ. You are infidel. Es gibt auch viele Ungläubige, die dennoch in der Gemeinde sind, zur Gemeinde kommen, sogar in der Gemeinde leben oder auch dort sauber machen. Du kannst dennoch trotzdem ungläubig sein. Ici dans verset 15, on a écrit où quelle part a le fidèle avec l'infidèle. Donc ça montre aussi que donc Jésus-Christ parle de l'infidèle, mais le problème est que l'infidèle ne sont pas seulement en dehors de l'église, mais surtout dans l'église, même si tu dors là-bas. If you keep on rejecting the truth and ignoring the truth, you are an infidel. Wenn du immer wieder die Wahrheit verweigerst und ignorierst, bist du ungläubig. Et si tu ignores la vérité ou bien tu rejettes la vérité, là tu es infidèle. He said, get out of them, but you are one of them. You are an infidel. Er hat gesagt, wir sollen da rauskommen aus den Ungläubigen, aber wir sind selber ungläubig. Il a dit, sort des infidèles, mais tu fais toujours parmi d'eux. What is the difference between you and them? They are not believing Christ. You are not believing Christ. Was ist der Unterschied zwischen dir und ihnen? Sie glauben an Christus und du glaubst nicht an Christus. Qu'est-ce qui est la différence entre eux et toi? Eux ils ne croient pas Dieu. Toi si tu ne crois pas Dieu, tu n'es pas différent. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 16, he said, "And what agreement had the temple of God with idols?" Verset 16. For you are the temple of the living God, as God has said, "I will dwell in them and walk in them." And I will be their God, and they shall be my people. Praise the Lord. Hallelujah. Can see his promises for us. Wir sehen hier seine Versprechen an uns. Sie sind mächtig. On peut voir ses promesses pour nous. Ils sont puissants. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why here he's telling us that you are never alone. Hier sagt uns, dass wir niemals alleine sind. Et ça nous montre que tu es jamais tout seul. Praise the Lord. Amen. One with him is majority. Wer mit ihm ist, ist immer in der Mehrzahl. Qui avec Jésus-Christ est toujours dans la majorité. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 17, he said, wherefore, come out from among them. I don't know what people cannot understand here, God's children. Ich weiß nicht, was Kinder Gottes daran nicht verstehen können. Je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas comprendre le verset 17. Wherefore, come out of among them. How to come out of among them is by telling them the truth. Wir kommen aus ihnen raus, on the truth. Indem wir ihnen die Wahrheit sagen und auch nach dieser Wahrheit handeln. Verset 17 nous dit, sortez du milieu d'eux. Donc tu le fais quand tu leur dis la vérité, puis tu agis selon la vérité. Tell them Christ is the only way. There's no other way. Dass Christus der einzige Weg ist, dass es keinen anderen Weg gibt. Tu dois dire que Jésus-Christ est le seul chemin et puis qu'il n'y a pas un autre chemin. Tell them you can never be one with them if they don't belong to Christ. Sag ihnen, du kannst niemals eins mit ihm sein, wenn sie nicht zu Christus gehören. Et puis tu dois leur dire que tu peux jamais être un avec eux s'ils rejettent Jésus-Christ. And act on it. Und handle danach. Et puis agis aussi selon ça. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, wherefore? Come out from among them, verse 17 again. 15. Amen. Mm-hmm. And be ye separate, said the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you. Verse 18. 18. I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. It means if you are not out of them, you are not a son, you are not a daughter. Das heißt, wenn wir nicht da rauskommen, sind wir nicht Söhne und Töchter des Herrn. Donc ça montre que si tu ne sors pas d'eux, là tu n'es pas un fils ou bien une fille de Dieu. How to be a daughter and a son of God. Wie wir Söhne und Töchter Gottes sind. So be out of them. Indem wir da rausgehen aus ihnen. La façon comment tu es un enfant de Dieu, c'est quand tu sors d'eux. If you are still one with them, you are not a son of God. wenn wir immer noch eins in dieser Welt können wir nicht Söhne und Töchter Gottes sein. Si tu es toujours un avec eux, là tu n'es pas un enfant de Dieu. You are not the only one that knows that you are not a son of God. Satan also knows that you are just you are joking. Und du bist you are not a son of God. Der Einzige, der. Because you are still part and parcel of them. Der nicht weiß, der weiß, dass du eben kein Sohn Gottes bist, sondern der Satan weiß auch, dass du dir nur was vormachst und dass du immer noch zur Welt gehörst. Et c'est pas seulement Dieu qui sait que tu n'es pas, tu fais pas partie de des enfants de Dieu, mais même le diable le sait aussi. Abraham left his father's country. He never returned there. Abraham hat das Land seines Vaters verlassen und ist niemals zurückgekehrt. Et Abraham a quitté son pays, mais il est jamais aussi, il est jamais rentré. Today people are always looking for one reason or the other to return. Heutzutage suchen die Leute immer wieder nach einem Grund zurückzugehen. Et les gens aujourd'hui cherchent toujours des raisons pour à rentrer. Praise the Lord. Hallelujah. Beware of the flesh. Nimm dich in Acht vor dem Fleisch. Fais attention de la chair. Amen. Amen. The most dangerous people to you, they are the religious people. Die gefährlichsten Leute für dich sind die religiösen Menschen, die sogenannten Christen. Les gens plus dangereux pour toi sont des les gens religieux, les chrétiens. The greatest way for Satan to kill, steal, and destroy God's children are mostly through the good of this world. Und der größte Weg, durch den der Satan von Kindern Gottes stehlen, töten und zerstören kann, ist durch das Gute dieser Welt. Et la plus grande façon comment le diable peut détruire, voler, puis tuer dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est à travers des gens religieux. That's one of them. Amen. Das ist einer der Wege. It's mostly one of them is the good of this world. Einer der Wege, der meistgenutzten Wege, ist durch das Gute dieser Welt. Et puis une façon, c'est par exemple à travers le bon de ce monde. That's what the natural family they're after. Und dahinter ist ja die natürliche Familie. Das ist die natürliche Familie. Et la famille naturelle est toujours derrière ce bon du monde. That's what you know, religion is after. Das sucht Religion. Et même la religion le cherche. What man and religion call good. Was der Mensch und Religion gut nennt. Ce que l'homme et la religion appellent bon. Religion is expert in it. Religion ist ein Experte darin. Et même la religion est un expert dans ce cas. Amen. What man and religion call good things. Was der Mensch und Religion gute Sachen nennt. Ce que l'homme et la religion appellent de bonnes choses. Then what they call good life. Was sie gutes Leben nennen. Et ce qu'ils appellent une bonne vie. Amen. Good life, there is no problem. In einem guten Leben gibt es keine Probleme. Dans une bonne vie, il n'y a pas de problème. You are married with children. Sie are walking, everything is moving on. Sie sind verheiratet, good haben life. Kinder und haben Jobs. What they call good life, beware of it. Nennen sie gutes Leben. Man muss sich in Acht nehmen vor dem, was sie gutes Leben nennen. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont un travail, et puis c'est ça ce qu'ils appellent, une vie bénie de Dieu. Mais tu dois faire attention de cette mensonge. Yeah, no, nobody is sick. Our account is getting bigger and bigger. Niemand ist krank. Good life. What they call good life. Unser Kontostand wird immer größer und größer. Go to Luke 12, please. Das ist das, was sie gutes Leben nennen. Personne est malade, nos comptes de banque est toujours béni, c'est ça ce que j'appelle une bonne vie. Praise the Lord. Hallelujah. You have to check yourself. Prove yourself if you are really a son of God. Müssen uns wirklich are you out of them? If not, you are not a son Gottes of God. Weil wenn nicht, dann gönn nicht zu dem Volk Gottes. Et tu dois vraiment t'examiner toi-même. Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Si tu n'es pas, si tu fais toujours part de la chasse, tu n'es pas un enfant de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Now, what man and religion call good life? Everything moving on beautifully. Was der Mensch und Religion gutes Leben nennt, dass alles wie am Schnürchen läuft. Et la religion et l'homme, il pense toujours que une vie sans problème, c'est ça la vraie vie. Praise the Lord. Hallelujah. Proverbs 13, please. 13. And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Luke 12, verset 13. Praise the Lord. Amen. You know, Pastor, we jump into it today very fast. Inheritance, your father's inheritance. No. Yeah, nobody should cheat you. Und Pastoren, die sowas hören heutzutage, würden sich direkt dazwischenstellen wollen und Richter spielen wollen und sagen, nein, es geht um das Erbe von deinem Vater, da darf dich niemand veräppeln. Also ich werde dafür sorgen, dass du dein Geld bekommst. Et si les pasteurs d'aujourd'hui lisent par exemple verset 13, là ils sont les premiers de, oui, d'agir, ou de séparer, ou bien de, oui, de séparer les frères. Praise the Lord. Oui, de résoudre les problèmes entre Christ les frères. Christ is our example. Christus ist unser Vorbild. Mais le Christ est notre exemple. Amen. Paul is also our example. Paul ist unser Vorbild. Même Paul est aussi notre exemple. I never see him, even in anywhere here that is settling, not the natural, not settling fleshly matters. Und ich habe nie gesehen, dass er irgendwelche fleischlichen Geschichten versucht hat zu schlichten. Es ging ihm immer nur um Christus. Et puis j'ai jamais vu que Paul a résolu le problème charnel entre des frères et sœurs. Amen. Il s'agissait toujours de Jésus-Christ. Because the problem is not you have problem with them. The problem is you don't know who you are. You don't know the Christ in you. You don't know Christ. Das Problem ist nicht, dass du ein Problem mit ihnen hast, sondern dass du eben nicht weißt, wer du bist, wer Christus ist. Et le problème est pas que tu as un problème avec eux. Le problème est que tu ne sais pas qui tu es. Who can steal from God? Wer kann von Gott stehlen? Qui peut voler de Dieu? Who can take what belongs to Christ Jesus? Wer kann das nehmen, was zu Christus Jesus gehört? Qui niemand. Peut prendre quelque chose qui appartient à Jésus-Christ? Personne. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And he said unto him, man, who made me a judge or a divider over you? 14. Verse 15. Mm-hmm. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentiful. This is what they call good life. Das nennen sie gutes Leben. Everything is, you know, just booming. Alles läuft. Et puis dans versets 15 et 16, on peut voir ce que les gens religieux appellent une bonne vie, c'est quand ils possèdent des biens, par exemple, tout marche. You see a good life here. Tu dis good life ici. Vous voyez une bonne vie ici. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And he thought within himself, verse 17. 17. What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruit and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. You see what they called good life, good things. Dies was sie gutes Leben, gute Dinge nennen. Et dans verset 19, on peut voir ce qu'ils appellent une bonne vie. Amen. Amen. But God said unto him, thou fool, 20. This night the soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Verse 21, please. 21. So is he that layeth up treasure for himself and is not rich towards God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And from 22, Christ warned us against their good life. Christus warnt uns vor ihrem guten Leben. Et dans verset 22, Jésus-Christ nous avertit de leur bonne vie. Then he said, look at from verse 22. 22. And he said unto his disciples, therefore I say unto you, take no thought for your life. What they call good life. Was sie gutes Leben nennen. Ce que eux, ils appellent une bonne vie. Don't go after, don't run after what they call good life. Sei nicht hinter dem, was sie gutes Leben nennen. Et ne sois pas derrière ce que le monde appelle une bonne vie. Praise the Lord. Hallelujah. What shall we eat? Neither for the body, what shall we put on? The life is more than meat. And the body is more than raiment. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, 24. Which neither have storehouse nor barn, and God feedeth them. You know, if you don't have savings today that is rich, you don't have good life. Wenn du keine guten Ersparnisse hast, hast du kein gutes Leben in dieser Welt. Selon le monde, si tu n'as pas les épargnes, là, tu n'as pas une bonne vie. If you don't have good job, wenn du keinen guten Job hast, si tu n'as pas have it. That's how we see it. Si tu n'as pas un bon travail, tu n'es pas béni. Amen. Dann hast du nicht. You know, you are to somebody that's supposed to marry and you are not married. That's not good life. Wenn du im heiratsfähigen Alter bist, aber nicht verheiratet bist, dann hast du kein gutes Leben. Et si tu es dans l'âge où il fallait que tu sois marié et que tu n'es pas marié, c'est ça aussi ils appellent un problème. Amen. And if you don't have children, you don't have good life, especially in Africa. Und besonders in Afrika heißt, wenn du keine Kinder hast, hast du erst recht kein gutes Leben. Et si tu n'as pas des enfants, tu n'as pas une bonne vie, surtout en Afrique. Amen. Mm-hmm. Here, if you don't have money, you don't have good life. Hier ist die Definition. But in Africa, if you don't have children, you don't have good life. Wenn du kein Geld hast, hast du kein gutes Leben. Nigeria oder in Afrika ist es, wenn du keine Kinder hast, hast du kein gutes Leben. En Europe, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas une bonne vie. Puis en Afrique, si tu n'as pas des enfants, tu n'as pas aussi une bonne vie, selon le monde. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 31, he revealed to us what to seek. In Vers 31 hat er uns offenbart, was wir suchen sollen. Dans verset 31, il nous révèle ce qu'on doit désirer. Amen. He said, but rather seek ye the kingdom of God. And all these things that they seek, we seek it. Amen. Wir sollen das Königreich Gottes aufsuchen. All diese Dinge, die sie suchen, werden uns aufsuchen. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Praise the Lord. And verse 32 help us to know that the kingdom is a container. Und 22 hilft uns zu erkennen, dass das Königreich Gottes ein Behälter ist. Et verset 32 nous montre que le royaume de Dieu. Amen. Verse 32. Ach so, of Luke 12, please. 32. Et verset 32 nous montre que le royaume de Dieu est un conteneur. Amen. And that's why you don't seek money. You don't seek. You don't seek to be rich. You don't seek healing. You don't seek. You don't. He says, seek ye first the kingdom. Mm-hmm. Look at verse 32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. And he says, seek first the kingdom of God. Amen. Do you get it? Mm. You seek the kingdom. The kingdom is a container. In it, there are all that thing. You know, all his goodness there inside. Und in diesem Königreich ist all seine Gutmütigkeit drin. Et dans vers Jésus-Christ nous dit de ne pas chercher les choses de ce monde, mais de plutôt chercher le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est comme un conteneur. Puis dans ce conteneur, il y a tout. Il y a la richesse, il y a des enfants, le mariage, l'argent, il y a healing, tout. Prosperity, everything. What do you call it? Divine health. They are all inside the kingdom. You don't pick divine health. You don't pick healing. You don't pick prosperity. You just seek the kingdom. Don't seek those things inside. Seek, you get it, the kingdom of heaven. Und in diesem Königreich ist Gesundheit, ist Reichtum, ist all dieses Wohlergehen, ist alles da drin. Das sind nicht nur Einzelteile, die du dir da rauspicken sollst, sondern es ist ein Paket, in dem all diese Dinge drin sind. Et toi, tu ne dois pas chercher, par exemple, la santé, la guérison, ou bien l'argent, mais tu dois chercher le royaume de Dieu, parce que dans le royaume de Dieu, il y a la santé divine, il y a la guérison divine qui vient de Dieu. Can see churches today, they pick and choose what they seek from inside and not the whole. Und allgemein sieht man, was sich einzelne Gemeinden aus dem Königreich versuchen rauszupicken, ob sie ihren Fokus auf Gesundheit legen oder ihren Fokus auf Finanzen. Et on peut voir dans la religion que les gens, oui, ils choisissent ou bien ils cherchent les choses qui sont au royaume de Dieu, comme par exemple la guérison, mais ils ne cherchent pas le royaume de Dieu. Inside also is your deliverance. Und da drin ist auch deine Erlösung. Et au royaume de Dieu, il y a aussi ta délivrance. And that's why there should be nothing like deliverance ministry. Deswegen sollte es auch keine Gemeinde geben, die ihren Fokus auf Erlösung setzt. Et c'est ça pourquoi il ne doit pas. C'est mauvais d'avoir une église où ils sont seulement concentrés sur des délivrances. Amen. Because there's nothing like Jesus saying seek deliverance. Weil, he says, seek the kingdom of heaven. Weil es gibt nichts wie, dass Jesus sagt, suche nach Errettung, sondern suche nach deinem Königreich. Das ist der Befehl. Parce que Jésus-Christ ne dit pas chercher la délivrance, mais il dit chercher le royaume des cieux. Beware of what man and religion call good things and evil things. Nehmt euch in Acht, was Menschen und Religion gut nennen, als gut bewerten. Und als böse bewerten. Et vous devez faire attention de ce que la religion appelle de bonnes choses ou de mauvaises choses. You know, today, if you are not one of them, one with them, in their evil desire, they see you as evil. Heutzutage, wenn du nicht eins mit ihnen bist, mit ihren bösartigen Wünschen, dann sehen sie dich als bösartig halt an. Et aujourd'hui, si tu n'es pas un avec eux, et puis tu n'es pas là pour oui, désirer leur désir mauvais, c'est là où tu es mauvais dans leurs yeux. Praise the Lord. Alléluia. Let's quickly go to Luke 16. Lucas 16. On va lire à Luc 16. Luke 16. I gave it to you to read the other day. I hope you read it. Ich habe euch das als Hausaufgabe gegeben. Ich hoffe, ihr habt das gelesen. 19 bis zum Ende. Luc 16, verset 19, jusqu'à la fin. Praise the Lord. Halleluja. Amen. If somebody want to know what after here look like, if you go come here. After the life here. After death. Wenn jemand wissen will, wie das Leben nach dem Tod aussieht, dann muss er hier hinkommen. In diese Stelle, die wir jetzt gleich lesen. Lukas? Luke 16, verse 19. Praise the Lord. Luke 16, verse 19, jusqu'à la fin. Amen. He said, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Verse 20. 20. And there was a, you know, praise the Lord. Hallelujah. Now today it will be the king and the queens of this world. Heute ging's, würde es um die Könige this und Königinnen one. Dieser Welt gehen. Beispielsweise President. Präsidenten. The prime ministers. Ein Premierminister. Et si on raconte cette histoire aujourd'hui, là, on voulait prendre la... le rôle de roi ou oui de reine. Amen. Mm-hmm. Verse 20 says, and there was a certain beggar, verset 20, named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Here we help you to know that it's not about what you have here. Hier das wird dir what you can achieve here. Dass nicht um das geht, was du hier auf Erden erreichen kannst, weil du es nicht mitnehmen kannst. Donc ici ça te montre, il s'agit pas de ce que tu possèdes ici sur terre, parce que ça te suit à la fin à nulle part. Amen. Amen. Verse 21 says, I'm desiring to be fed with the crumbs. 21. You know, his desire. Sein Wunsch. Amen. It's somebody's desire. Sind die Wünsche einer Person. We should desire Christ today. Wir sollten uns Christus wünschen. Mm-hmm. Verset 21, I'm desire to be poor. Or desire to be rich. But don't desire Christ. Mm-hmm. Wünsche dir nicht arm zu sein, sondern wünsche dir einfach nur Christus. Mais toi, tu dois vraiment faire attention de tes désirs. Tu dois désirer seulement Jésus-Christ et pas désirer d'être pauvre ou riche. Who will help us to read verse 20? Verse 20. People in English. Okay, where can you help us at? 21, I mean. 21. Und begehre... Ja, ich lese mal von 19 besser. Ne? Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwür und begehrte sich zu sättigen von den Brotsamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Praise the Lord. Ich habe noch eins, noch ein Stück. Amen, okay. Und es kam sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Praise the Lord. Hallelujah. This man was not only poor, but sick. Dieser Mann war was nicht nur arm, sondern auch krank. Lazare, il n'était pas seulement pauvre, mais il était aussi malade. He was like a penner. Er war wie ein Obdachloser. No hope. Nothing. They come on Monday, il avait rien. Amen. Nowhere to even have his roof under his. You know, he was so poor. Er war so arm, er hatte kein Dach über dem Kopf. Il était tellement pauvre qu'il n'avait même pas une maison. There's nothing here that can prevent you from making heaven. Und if you really belong to Christ, es gibt nichts, was dich davon abhalten kann, in den Himmel zu gehen. Sicknesses and diseases. Noch nicht mal Armut oder Krankheit oder Familienstand oder Familienstand. Et si tu appartiens vraiment à Jésus-Christ, là, il y a rien qui peut, oui, te retirer de Jésus-Christ, même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas des enfants, mais tu n'as pas d'argent, ça va pas être la raison pour laquelle tu ne pars pas voir Monsieur. You know, if you read it to the end, you see that this rich man have family, but Lazarus had no family. Wenn wir das bis zum Ende lesen, sehen wir, dass dieser reiche Mann eine Familie hatte, aber Lazarus hatte keine Familie. Et si tu lis par exemple cette histoire, tu peux voir que l'homme riche avait une famille, mais Lazare avait personne. He did not make heaven because he was poor. He made heaven because he believed. Und Lazarus ist nicht in den Himmel gekommen, weil er so arm und krank war und Gott Mitleid hatte, sondern weil er zu Christus gehört hat. Et Lazare, il est parti au royaume de Dieu pas parce qu'il était pauvre puis malade puis Dieu avait pitié avec lui, mais c'était parce qu'il a cru en Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. And the rich man did not go to hell. He did not find himself in hell because he was rich. Und der reiche Mann war nicht in der Hölle. Because Abraham was not even poor either. You can see all of them. They were not. David was not poor, but they are in heaven today. Mm-hmm. Und der reiche Mann war nicht in der Hölle, weil er zu viel Geld auf dem Konto hatte, ne? Sondern weil er nicht zu Christus gehört hat. Weil wir sehen das ja auch, wie David oder Abraham. Sie waren auch reich, aber sind trotzdem beim Herrn. Et même l'homme riche n'était pas, il n'est pas en enfer parce qu'il était riche ici sur terre, mais parce qu'il n'a pas cru en Dieu. On peut le voir aussi parce que même Abraham, par exemple, il était riche, mais il est maintenant aussi avec Dieu. Praise the Lord. Amen. And verse 22, he said, and it came to pass that the beggar died. 22. And was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the king and the queens when they die. Mm. You know, if you see television today everywhere and see what is happening with the evil world, it says, you know, they never mourned Christ. They're not children of Christ. But, you know, wir sehen das auch heute noch. So much love Satan. Wenn wir den Fernseher anmachen, wie sie über diese weltlichen Menschen trauern, und es geht hier nicht um Christus und sie trauern für den Teufel, aber nicht um Christus. Et si par exemple on regarde la télévision aujourd'hui, on voit comment les reines ou bien des rois, et les rois meurent, on peut voir comment tout le monde, oui, ils sont là pour eux et puis ils pleurent et puis ils sont en train d'organiser leur funérailles. Mm-hmm. Oui. I hate this mais, c'est vraiment mauvais parce que ça sert à rien, ce n'est pas en Christ et puis c'est pas à cause du Christ. Praise the Lord. Et je déteste ce monde. Amen. Amen. If you do not know the truth, maybe I don't know if it is even better. But if you know the truth, you hate you don't hate everything. Die Wahrheit kennst, wirst du einfach alles hassen. Ich weiß nicht mal, ob es sogar besser ist, dann die Wahrheit nicht zu kennen. Aber wenn du die Wahrheit kennst, wirst du alles hassen. Si tu connais la vérité, tu vas tout détester. Tu vas détester ce monde. C'est ça pourquoi, si tu ne connais pas la vérité, c'est même mieux parce que là, tu vas pas avoir la haine. Praise the Lord. Amen. John the Baptist was beheaded. He was never, you know, his burial was never celebrated. You know, you can see it's evil today. Mm. How people love evil and celebrate evil. Johannes der Teufel wurde geköpft, aber er wurde begraben wie ein Hund. Niemand hat sich darum gejuckt, er war da, oder hat ihn, wollte ihm, also keine Menschenmenge war da, um ihn über ihn zu trauern. Aber jetzt in der Welt sehen wir, wie Menschen angebetet werden fast und Leute weinen und weinen wegen dem Bösen. Et on peut voir même dans l'histoire de Jean-Baptiste, quand sa tête a été coupée, il n'y avait personne qui était là vraiment pour organiser son funérail. Mais ici, aujourd'hui, si on voit des reines mondaines mourir, là, il y a tout le monde est là pour lui. It's not about what people will call evil today that maybe she have done. But without Christ, you are evil. Und es geht nicht um das, it's just all about Christ. Diese Leute getan haben, was die Welt als bösartig bezeichnen würde. Keine Ahnung, ein korrupter König zu sein oder ein geldgieriger Präsident zu sein. Nein, es geht um, dass diese Menschen Christus eben nicht haben, weil ohne Christus bist du böse. Et puis quand et puis il s'agit pas aussi de ce que par exemple tous les rois mondains ont fait, qu'ils ont fait des choses criminelles, qu'ils ont tué les gens. Non, c'est pas ça, c'est pas le problème. Le problème est qu'ils ont rejeté Jésus-Christ parce qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ. Imagine today if Christ is being celebrated instead of this woman. Forward, how you know how the people, how, you know, maybe they will not even bring her out. Anstatt, she belongs to Christ. Menschen, so anstatt will not be out. Eine Frau, anstatt eine Königin, anstatt diese Menschen, die Christus eben nicht hatten, hätten, wie wäre diese Welt, wenn Leute wirklich das feiern, was auch feierwürdig ist? Et je me demande toujours comment ça. Ça sera si, par exemple, ça serait, oui. Comment ça serait si le monde célèbre ou bien fête Jésus-Christ comme il faut. Mais si le monde aujourd'hui fête une personne, très souvent cette personne n'appartient pas à Jésus-Christ. Et puis si cette personne, par exemple, appartenait à Jésus-Christ, là, on ne voulait même pas le fêter comme on a fait. Praise the Lord. Hallelujah. Il s'est Lazarus died. And the rich man also died. You can see that death is not only God that is no respect of any person. Death is no respect of any person. Wir sehen hier, Lazarus gestorben und der reiche Mann ist gestorben. Und nicht nur Gott respektiert keinen Reichen oder Armen mehr als einen anderen. Does it not color? Der Tod kennt keinen Reichtum, kennt keine Farbe, kennt kein Geschlecht. Et ce n'est pas seulement Dieu qui ne préfère pas l'homme. Mais c'est aussi la même la mort ne préfère pas l'homme, parce que si tu es riche ou pas, si tu as l'argent ou pas, à la fin tu vas mourir. La couleur de peau, ce n'est pas important. L'argent n'est pas important. Même oui, ton sexe n'est pas aussi important. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 23 said, and in hell he lift up his eyes. 23. Those that want to say there's nothing like hell, he said in hell. Amen. In hell he lift up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Ja, und auch nochmal für die Leute, die meinen, dass es die Hölle nicht gibt, oder dass wenn man in der Hölle landet, man das eh nicht merken once wird, you die, it's finished. Sondern you know anything. Man sieht das hier life. Ganz klar, dass er immer noch weiß, wer position. Ist. Es ist einfach nur ein Raum, ein Ortswechsel. Et verset 23 nous montre que tout ce que le monde dit, que par exemple après la mort c'est fini, tu vas rien remarquer, tu n'es plus présent, on peut voir que ce n'est pas vrai. On peut voir que ce n'est pas vrai parce que dans verset 23 on a écrit dans les séjours des morts, il leva ses yeux. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus never used anything that is not real to teach us. Jesus hat nie etwas benutzt, was never nicht used fake. Echt ist. Anything fake to teach us. Um uns etwas zu lehren. They are real. Es ist immer alles echt bei ihm. Et Jésus-Christ n'a pas utilisé des histoires imaginées ou bien quelque chose qui n'est pas réel pour apprendre quelque chose, mais toujours des choses qui existent, qui sont vraiment la réalité. Praise the Lord. Hallelujah. Here we help you to also know that no one ever even die. Das hilft uns auch zu erkennen, dass niemand stirbt. Et ça nous aide à comprendre que personne meurt. Though they died here, but they were still alive. Auch wenn sie hier auf Erden gestorben sind, waren sie immer noch am Leben. Même si l'homme riche ou bien Lazare étaient morts ici, mais ils étaient toujours en vie. Verse 23. Verset 23. And in hell, he lift up his eyes. He could see after death. Er konnte sehen nach dem Tod. Donc, l'homme riche pouvait voir après la mort. Though he's dead here, but he could see. Obwohl er tot war hier auf Erden, konnte er immer noch sehen und Dinge erkennen. Bien qu'il était mort ici sur terre, il était capable à voir. All of our senses, they were still there. Die fünf Sinne waren pain immer noch da. And everything, they were still there. Schmerz waren immer noch da. Ces cinq sens étaient toujours présents. It means man never dies. Das heißt, der Mensch stirbt niemals. Ça signifie l'homme meurt jamais. You see that you are with Christ. forever or you are in hell forever. Entweder bist du für immer bei Christus oder für immer in der Hölle. Du entscheidest. Soit tu es avec Jésus-Christ pour toujours ou bien en enfer pour toujours. Praise the Lord. And in hell he lift up his eyes, being in torment. You know, he can still feel something. Five senses were still there. Er konnte immer noch etwas fühlen. Die fünf Sinne sind immer noch da. Et puis l'homme riche, il pouvait toujours sentir quelque chose parce que ses cinq sens étaient toujours présents. And seeing Abraham afar off and Lazarus in his bosom, and he cried. Mais he could still cry. Und er konnte immer noch weinen. Et le texte nous montre que l'homme riche, il pouvait toujours crier puis pleurer. And said he could still speak. A dead man that, you know, was still able to speak over there. Et puis Abraham, donc tout le monde, ils étaient toujours capables à parler. Father Abraham, have mercy on me, and said, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. He is not the beggar and no longer Lazarus. Er ist jetzt der Bettler, nicht mehr Lazarus. Dans verset 24, on peut voir que ce n'est plus Lazare qui est mendiant, mais c'est maintenant c'est l'homme riche. Remember, here on earth, Lazarus was the beggar. Mm. And there, he was now the beggar, like queen. Queen will now become the beggar. Ist der or the king, or whatever you call it. Auf einmal wird dann der Reiche zum Bettler. Donc, au monde naturel, c'était Lazare qui était le mendiant, mais maintenant c'est l'homme riche, ou bien maintenant peut-être même la reine qui est... La mendiante. Oui, elle aussi. La reine et la mendiante, maintenant. Praise the Lord. Amen. But Abraham said, son, remember that thou in the lifetime received the good things. What man called good things? Was der Mensch gut nennt. Ce que l'homme appelle l'homme. You see it? Mm. What they got good things, you receive them. Amen. And likewise, Lazarus, evil things. What man called evil things? Poverty. Nothing. Nothing is working. No husband. No wife. No children. You see it? No account. No service. What they call evil. Not good life. Lazarus received evil things. But now he is comforted. And thou art tormented. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Genau, und all diese Dinge, die er damals eben nicht, die er hatte, ne, dieses Haus, Auto und all diese tollen Sachen dieser Welt, die er hatte, hat er aber jetzt nicht mehr. Jetzt wird er gequält und wird auf ewig gequält vom Teufel, vom Satan, im Totenreich. Et on peut voir ce que le monde appelle mauvais. Très souvent, ce n'est pas mauvais devant les yeux de Dieu, parce que ce n'est même pas important. Parce que le monde appelle la pauvreté mauvais, mais ici on peut voir clairement que Lazare est maintenant mal à côté de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 26, please. 26. Verse 26. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. 27. Then he said, I pray this, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Praise the Lord. Hallelujah. Mm. Verse 28. For I have five brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Praise the Lord. Hallelujah. You know how their forefathers are regretting. So wie ihre Vorväter. Forefathers are they worship here. Genauso wie ihre Vorväter. No, there are some that worship them. Wie ihre Vorväter es bereuen, dass sie jetzt an diesem Ort sind. Und diese Vorväter, die jetzt eigentlich die Leute heutzutage anbeten, aber die jetzt gerade in der Hölle sind und es bereuen, dass sie jetzt den Herrn nicht angenommen haben. Il y a beaucoup de gens qui adorent leurs ancêtres, mais dans verset 28, on peut voir que Oui, les ancêtres, ils regrettent qu'ils n'ont pas servi Dieu. Et puis on peut le voir dans verset 28. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 25. Abraham said unto him, they have Moses and the prophet. Let them hear them. They have you and me. Let them hear them. 29. Abraham sagt, sie haben Mose und den Propheten, sie haben dich und mich, sie sollen auf diese Leute hören. Verset 29 dit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 30. Verset 30. And he said, nay, father, Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. You know, that's how I be. I heard from people. You know, if you just go and empty the hospital and pray, you know, raise up the dead, the mortuary, the sick people, people will believe. It's a big lie. Und so habe ich auch schon viele Leute Christ. Gehört, die immer sagen, ja, wenn ihr doch wollt, dass Leute glauben, wieso geht ihr dann nicht einfach ins Krankenhaus und heilt alle Leute oder geht auf den Friedhof und erweckt alle Toten, damit die Leute endlich checken, dass Jesus Christus wirklich lebt. Aber selbst wenn man das tut, die Leute würden es trotzdem nicht glauben. Et puis j'ai écouté comment une personne a dit, si par exemple tu guéris tous les malades dans les hôpitaux, ou bien tu réveilles tous les morts dans ce monde, là les gens vont vraiment croire en Jésus-Christ, mais c'est un mensonge. They will even be angry with you. The doctors will pursue you. They don't have any job any longer. Sie werden sogar sauer auf dich. Apply for it. Und würden dich no good job. They will hate you, they will fight you with everything they have. Und die Menschen würden dich sogar hassen und bekämpfen, weil du ihnen sozusagen die Arbeit wegnimmst, wenn du alle Leute halt heilst. Und wir sehen das ja auch genauso, wie wenn Leute irgendwelche Professoren Mittel gegen Krebs finden und dann diese Professoren auf einmal von der Bildfläche verschwinden. Weil diese Leute halt ein Dorn im Auge von der Pharmaindustrie sind und dafür sorgen würden, dass dann halt Leute eben nicht mehr abhängig sind von Medizin, sondern einfach mal geheilt sind. Und so würden sie es auch mit den Kindern Gottes natürlich tun, diese jagen, wenn wir halt Gesunde auf einmal alle heilen würden. Kranke auf einmal alle heilen würden. Et si par exemple on guérit tous les malades dans les hôpitaux, on va voir comment tous les docteurs, tous les infirmières vont être eux-mêmes fâchés parce qu'ils sont maintenant au chômage, ils n'ont plus un travail, parce qu'on n'a plus besoin de docteurs. Et c'est la même chose même avec les gens qui trouvent des solutions pour des cancers ou pour des autres maladies. À la fin, on peut voir comment les gens sont rejetés ou même combattus. Disparaître. Praise the Lord. Hallelujah. Remember Paul and Silas. Why were they dumping in the prison? Because they delivered themselves from the powers of Satan. Oder erinnert euch auch an Paulus und Silas, weshalb wurden sie ins Gefängnis geschmissen, weil sie ein Mädchen vom Satan, was besessen war, erlöst haben. Deswegen wurden sie ins Gefängnis geschmissen. Et même Paul et les autres disciples, ils ont été jetés au prison. Parce qu'ils ont délivré une sorcière qui était là pour ramener l'argent aux hommes riches. They will turn you to not become the evil. Sie werden dich auf einmal als Feind darstellen. Et puis à la fin, c'est toi qui va être l'ennemi. Als Bösen, ja. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, the city where Jesus did more miracles, they never believe him. Und auch, wir sehen es bei Jesus, dass in den Städten, wo er die meisten Wunder vollbracht haben, hat man ihm am meisten nicht geglaubt. Et la ville où Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles, ce sont des villes où ils n'ont pas cru en Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 31. Verset 31. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. In verse 25 again. 25. Verset 25. What they call good things. Was sie Gutes nennen. Ce qu'ils appellent des bonnes choses. And what they call evil things. Was sie bösartig nennen. Et ce qu'ils appellent des choses mauvaises. Consider that the rich man, when he was here on earth, he was after good things. Er sieht den reichen Mann. And he got them. Als er hier auf Erden war, war er hinter diesen, diesen Reichtümern her und er hat sie bekommen. Et on peut voir que quand l'homme riche il était ici sur terre, il était toujours derrière des bonnes choses selon ce monde, puis il a aussi il les a aussi reçues. He got what he desired. Er hat das bekommen, wonach er, was er sich gewünscht hat. Il a reçu ce qu'il a désiré. Verse, you know, Matthew 16, verse 26. What shall it profit a man if he gain the whole world? Matthäus 16. 26 lesen wir, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei seine Seele verliert. Dans Matthieu 16, on a écrit, qu'est-ce que ça sert à l'homme s'il gagne tout le monde, mais il perd son âme? What shall it profit you, O queen, or king, if you gain the satanic kingdom, and at the end you are hell? Was bringt es dir, wenn du dieses satanische Königreich erbst, aber dann am Ende des Tages in der Hölle bist? Qu'est-ce que ça te sert, toi, roi ou bien reine, si tu gagnes le royaume satanique, mais à la fin, tu es en enfer? How long can man live here on earth? Wie lange lebt der Mensch hier auf Erden? Combien de temps l'homme peut vivre ici? Vielleicht 96, 100, 200. 200 Jahre. 96 ans, bien 100 ans. Amen. But after death is everlasting. Aber nach dem Tod fängt die Ewigkeit an. Für immer bist du in der Hölle. Born in hell forever. Für immer brennst du in der Hölle. Mais après l'éternité, ça commence après la mort, où tu es là-bas pour toujours, tu brûles pour toujours. Praise the Lord. Hallelujah. Like the rich man here in Luke 16, verse 19 to 31. Genauso wie der reiche Mann hier in Lukas 16. Comme l'homme riche dans Luc 16. Beware of the good of this world. Nimm dich in Acht vor dem Guten dieser Welt. Fais attention du bien de ce monde. It is a very big problem for God's children. Es ist ein sehr großes Problem für Kinder Gottes.